1. Im Wirsenten Regierungs Jahr König Hiskias Unternahm Sanherib, der König von Assyrien, einen Feldzug gegen albefestigten Stadt Judas und erobert sie erfolgreich. 2. Daraufhin entsandt der Assyrisch König Sanherib den Rabsake von Lachis mit einer betrachtlichen Heersmark nach Jerusalem zu König Hiskia, wobei dieser sich in der Wasserleitung des Oberen Teiches und der Straße zum Walkerfeld positioniert. 3. Daraufhin begaben sich Eljakim, der Sohn Hilkias und Palastvorsteher, Sebna, der Staatsschreiber, Soe Joa, der Sohn Asaphs und Kanzler, zu im Hinaus, in zu treffen. 4. Der Rabsake richtet das Wörten sie und Befall, sagt Hiskia, so spricht der Gross König, der König von Assyrien, was ist die Grundlage dieser überheblichen Zuversicht, die du zur Schau stellst. 5. Glaubst du etwa, bloß wird konnten ausreichen, ein kluger Kriegsstrategie und die erforderliche militarische Stärke zu gewährleisten? Auf wen stutzt du dich tatsächlich, dass du dich von mir abgewendet ist? 6. Sieh, du wirst dich auf diesen zerbrochen in Rostab, namlich Ägypten, der Jedem, der sich darauf stutzt, in die Hand fahrt und sie durchbohrt. Genau so erweist sich der Pharao, der König von Ägypten, gegenüber allen, die im Vertrauen. 7. Solltet mir jedoch entgegnen, wer Vertrauen auf Jahwe, unseren Gott, so ist dies derselbe Gott, dessen Hohen und Alter Hiskia besiegt hat, in dem Juda und Jerusalem befahl, ausschließlich vor diesem einen Alter anzubieten. 8. Nun denn, schließt doch ein Wett mit meinem Herrn, dem König von Assyrien, ich werde dir 2004 Verfügung stellen, wenn du im Gegenzug die notwendigen Reiter dafür aufbringen kannst. 9. Why willst du dann den Angriff eines einzigen Hauptmanns, selbst der geringsten Diener meines Herrn, abwehren? Und denig verlust du dich auf Ägypten wegen seiner Streitwagen und Reiter. 10. Bin ich den one die zu stimming Jahwe's gegen diocese land jesogen, ms zu verwusten? Jahwe selbst hat mir befohlen, sie gegen diocese land und verwust es. 11. Daraufhin beten Eljakim, Sebna und Joa den Rabsake, bitte sprich mit deinen Dianen Aramäisch, den Wurstehen die sprich, und read nicht auf Judäisch mit uns, damit die Menschen auf der Mauer es nicht horen. 12. Der Rabsake oedit jedoch, hat mein Herr mir etwa zu deinem Herrn oder zu dir gesandt, die zu verkunden und nicht viel mehr zu den Mannen, die auf der Mauer sitzen, damit sie zusammen mit ihren eigenen Kot essen und ihren Urin trinken müssen. 13. Anschließend trat der Rabsake vor, rief mit lauter Stimme auf Judäischen Verkundet, hort die Wort des großen Königs, des Königs von Assyrien. 14. So spricht der König, last uke nicht von Hiskia Torschen, den ist nicht in der Lage, uke zu retten. 15. Last uke auch nicht von Hiskia mit dem Vertrauen auf Jahwe trosten, wenn behauptet, Jahwe word uns gewiss retten, die Stadt word nicht in die Hand des Assyrischen Königs fallen. 16. Hort nicht auf Hiskia. Den so spricht der König von Assyrien, schließt Frieden mit mir und unterwerft uke, dann wird jeder von euch von seinem Weinstock und Feigenbaum essen und das Wasser seiner Zistern trinken können. 17. Bisich komme und euch in ein Land bringe, das eurem eigenen gleicht, ein Land reich und getreid und jungem Wein, ein Land voller Brockgetreid und Weinberge. 18. Last euch Keensfalls von Hiskia verführen, wenn sagt, Jahwe word uns retten. Haben denn die Götter der anderen Völker Jewels a Land aus der Mark des Assyrischen Königs befreit? 19. Wo sind die Götter von Hamath und Arpad? Wo sind die Götter von Sepharwaim? Und wo sind die Götter des Land Samaria? Haben sie etwa Samaria aus meiner Kontrolle geratet? 20. Welcher der Götter dieser Lande hat sein Territorium aus meiner Herrschaft befreit, so dass nun Jahwe Jerusalem aus meiner Gewalt retten konnte? 21. Daraufhin blieben sie stumm und gaben ihm kein Antwort, da der Befehl des Königs lautet. Antwortet ihm nicht! 22. Anschließend begaben sich Eljakim, der Sohn Hilkias und Palastvorsteher, Sebna, der Staatsschreiber, Soe Joa, der Sohn Asaphs und Kanzler, mit Zerissen in Kleiden zu Hiskia und berichteten im den Inhalt der Botschaft des Rabsake.